Dicker, komm mal nicht mit, wir sind nicht real. Ich kacke auf die Patte, die sie machen, denn ich lebe für die Sachen. Sie verkaufen ihre Werte für ein paar Cent in der Tasche. Doch ich habe lieber Klasse als die Ratten hinter mir. Endgegner Level in dem ewigen Spiel. Ich bin hart, weil die Luft nicht reicht. Der Druck sie zerreibt wie die Reifen im Qualm unter meinem brandneuen SUV. Wir sind noch lange, lange nicht am Ziel, aber schon zu weit, weit weg von mir. Glaube mir, niemand kann mir nehmen, was meine eigenen Hände aufbauen, denn ich bleib hier wie aufs Kevlar. Jede Nummer, die wir tragen, macht den Körper zu Granit. Und jedes Lüftchen, das du gegen Wind nennst, meine Kampfgeist motiviert. Hau mir überall, aber ganz bei mir. Meine Blicke durchdringen den Rauch von dem Hate-Joint. Egal, ob du angreifst oder wieder wegläufst, merkt dir, man hat dich im Visier. Stehst im Weg, genau bei dem Falschen, zwischen mir und meinem Ziel. Stell dich auf, direkt zu dem anderen und dann friss mein Magazin. So viele von ihnen sind blöm, blöm, blöm, ziehen dich in den Dreck, Dreck, Dreck, nur weil sie nicht gangen, gangen. Doch wir haben die Antwort, die jeder versteht und die geht bang, bang, bang. Reih sie auf, einer nach dem anderen und es macht bang, bang, bang. Ey. So viele von ihnen sind blöm, blöm, blöm, ziehen dich in den Dreck, Dreck, Dreck, nur weil sie nicht gangen, gangen, gangen. Doch wir haben die Antwort, die jeder versteht und die geht bang, bang, bang. Reih sie auf, einer nach dem anderen und es macht bang, bang, bang. Gib mir ein Pull-Up, Pull-Up, ich wiederhole dir noch einmal diese Message. Was wollen diese 100, 100 MCs, ultimativ ist unser Package. Monster, Contra, Gönn, Gönn, Limit. Heute sind wir Profis, gestern verkauften wir unseren Fans ein Gibbet. Komm mit auf ein Trip, wir sind Weltklasse. Bin ich, wenn der steuerfreie Barra in der S-Class drin ist. Mein Dick ist Fame, Chais wollen ihn inhalieren wie Kane. Die Brüder vom Balkan sind dankbar, denn ich brachte ganz Westin ins Game. Kobuchan, Camouflage auf meinem Hemd. Armani-Brille sitzt, setzen Filter auf die Welt. Ah, in Sachen Beef keine Akzeptanz. Bist du Freund von meinem Feind? Junge, bleib mir auf Distanz. Contra bleibt dein Bruder, sie haben Angst, denn sie fürchten alle unsere Allianz. Ah. So viele von ihnen sind blöm, blöm, blöm, ziehen dich in den Dreck, Dreck, Dreck, nur weil sie nicht gangen, gangen, gangen. Doch wir haben die Antwort, die jeder versteht und die geht bang, bang, bang. Reih sie auf, einer nach dem anderen und es macht bang, bang, bang. Ey. So viele von ihnen sind blöm, blöm, blöm, ziehen dich in den Dreck, Dreck, Dreck, nur weil sie nicht gangen, gangen, gangen. Doch wir haben die Antwort, die jeder versteht und die geht bang, bang, bang. Reih sie auf, einer nach dem anderen und es macht bang, bang, bang. Wir rollen in Benz, Benz, Benz und winken den Fans, Fans, Fans. Mir geht es so blendend, denn die Felgen, sie glänzen, zen. Zentrale der Polizei wird alarmiert. Wurde Zeit, dass immer wieder was passiert. Kleine Kratzfatz repariert und kleine äußerliche Mängel retuschiert. Ich bin dein Freund, hör auf zu hassen, komm und trink vor mein Glas. Wenn wir den Club verlassen, heißt es King Kong war da. Frauen sind so vergesslich, wurde dich gestern noch belästigt. Heute wollen die Schlampen alle ein Kind von mir haben. G-Max unter Marsch bei 31 Grad. Nackensteak auf Nacken des Schwulenbesitzers, weil er mich mag. So Leute hab jetzt jeden Tag, hab in Deutschland den besten Vertrag. Digga, kipp mal Champagner auf all diese Fotzen, ich hab für die Scheiße bezahlt. So viele von ihnen sind blöm, blöm, blöm, ziehen dich in den Dreck, Dreck, Dreck, nur weil sie nicht gangen, gangen, gangen. Doch wir haben die Antwort, die jeder versteht und die geht bang, bang, bang. Reih sie auf, einer nach dem anderen und es macht bang, bang, bang. Ey. So viele von ihnen sind blöm, blöm, blöm, ziehen dich in den Dreck, Dreck, Dreck, nur weil sie nicht gangen, gangen, gangen. Doch wir haben die Antwort, die jeder versteht und die geht bang, bang, bang. Reih sie auf, einer nach dem anderen und es macht bang, bang.